Endstufe, dieser Weg war weit. Ich kann Vorbild sein und gleich jemand, der dich runtertreibt. Und so langsam wird man reif. Drück aufs Gas, vergess die Zeit. Sprich den Hass aus deinem Mund, sag aus welchem Grund du schweigst. Ich kann schwarz fahren bis ans Ende dieser Welt. Solange die Hoffnung auf mich zählt, gibt's kein Kontro, der mich hält. Und wenn von oben etwas fällt, kann es selten etwas Gutes sein. Ich rate dir, mein Freund, lass uns lieber auf dem Boden bleiben. Wir bewegen uns in Kreisen und vergessen, wer wir waren. Schau, zwischen den Blocks wächst ein neuer Löwenzahn. Zwischen Demut und Größenwahn, all die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Zwischen Demut und Größenwahn, all die Probleme, die zu lösen waren. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Zwischen Kreuzberg und Lichtenberg, wo man all diese Geschichten hört. Aha, yeah. Da wächst eine gelbe Blume aus dem Dreck. An einem Fleck, an dem sonst keine Blume wächst.